Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Carstens und Kruse, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo Patrick, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ist auch gut so. Ja, ist wieder was dazwischen gekommen. Wir müssen eigentlich jede Folge anfangen, wie immer. Ja, es ist ziemlich genau ein Monat her, ich habe geschaut. Oh, scheiße. 15. was kommt vor Dezember, November? Ja, ich schiebe das auch immer nicht in diesem Zwei-Wochen-Zyklus, dass wenn dann die Woche drauf was ist, wo es dann eigentlich wieder wäre, da vorher rechtzeitig dran zu denken. Aber dann müsste ich das ja auch alles wieder brechen und keine Ahnung. Ja, war wieder mal eine Montage. Diesmal warst aber nicht du weg, sondern ich war weg. Oh, ja. Willst du davon berichten? Wo warst du? Vielleicht eine Kleinigkeit, ja. Ich war in the UK. Ah, okay. Außerhalb von Europa. In welches Teil der UK? Wales. Wales, ja. An der Küste. Und zwar mein erstes Mal in England. Ich hatte keine, was macht man oft? Schüleraustausch, ja. Reisen dahin, das hatte ich alles nicht. Ich habe mir schon viel erzählen lassen und hatte auch Freunde, die vor kurzem da waren. Und ja, was die meisten Leute beschäftigt hat, war das Wetter. Und tatsächlich war das Wetter sehr eigen da. Also man merkt schon, wenn man da ist, dass man in seiner Wetter-App so eine zusätzliche Spalte ganz oben dran hat. Und die zeigt dann an, wie lange es noch regnet oder wann es wieder anfängt zu regnen. Also es dreht sich schon alles um Regen. Und mir ist aufgefallen, dass ab einem bestimmten Level an Regen, also gerade wenn es nur noch so ganz fein so ein Sprühnebelregen ist, das wird komplett wegignoriert. Das ist wie kein Regen. Man ist zwar trotzdem nass, wenn man 10 Minuten bei so einem Sprühregen draußen rumläuft, aber das interessiert die Jungs und Mädels dann halt. Ja, das ist schon richtig scheiße da drüben. Ich war jetzt schon das dritte Mal, vierte Mal, weiß auch nicht, aber es war jedes Mal genauso gleich kacke vom Wetter her. Davon abgesehen finde ich aber alles andere ziemlich geil. Ja, was ist alles andere? Ja, zum Beispiel die Barkultur. Ja, die das, kann tatsächlich was, ja. Generell das Nachtleben da, das gefällt mir ganz gut. Aber du musst es ja jetzt erzählen. Ja, ich habe nur ein paar Side-Facts aufgeschrieben, was mir so aufgefallen ist. Und zwar nochmal kurz zum Wetter. Ich wusste, also ich habe schon so im Voraus geguckt, wie kalt es da wird. Es ist relativ ähnlich wie bei uns zu der Jahreszeit. Wir hatten, glaube ich, 1-2 Tage, wo es so frostig war, wo auch wirklich die Scheiben vom Auto eingefroren waren. Und ansonsten war es meistens einfach regnerisch und es wäre und so Temperaturen auch wie jetzt irgendwas zwischen 5 und 10 Grad und so. Aber dadurch, dass da permanenten Wind geht, weil man halt auch an der Küste ist, ist das einfach nochmal viel unangenehmer, wenn dir dann irgendwie der Regen so seitlich in der Kragen reingeblasen wird. Und dann noch nass. Boah. Ja, das ist einfach, nichts. Aber den Leuten da macht es nichts aus. Sogar im Gegenteil, du siehst vor allem morgens Leute, die da einfach joggend unterwegs sind und die haben kurze Hose, T-Shirt an. Und es juckt die einfach gar nicht. Und dann denkst du, ja, okay, die machen ja auch Sport. Da kann man sich ja ruhig ein bisschen kälter anziehen, weil es wird einem ja automatisch warm. Aber dann laufen ganz Leute casual mitten in der Fußgängerzone auch kurze Hose, T-Shirt rum. Und denkst so, ich habe hier eine Winterjacke an, was ist los bei euch? Ich konnte, glaube ich, 2-3 Tage hatte ich noch so eine normale Regenjacke dabei, die nicht ganz so warm ist. Ansonsten, ich musste die anziehen. Ich habe auch immer eine Mütze aufgezogen. Ich wäre sonst da komplett verfroren gewesen. Ja. Aber die laufen da rum und ich weiß nicht, ich glaube, die haben so ein anderes Gen. Ja, das sind die auch bekannt für, dass die da ganz anders sind, was Kälte angeht. Das sind einfach verrückte Menschen da drüben. Ich glaube, wenn du dein ganzes Leben lang so aufwachsen tust, dann juckt es dich vielleicht auch einfach nicht, keine Ahnung. Ja, kann schon sein. Aber es gibt ja auch hier die Verrückten, aber die sind halt viel weniger populär. Ja. Die kurzen Hosenmenschen, jeder hatte so einen in der Klasse, würde ich sagen. So ein kurze Hose, Rock-Metal-Hörer. Mit langen schwarzen Haaren und einer Brille. Genau so. Ja, das war auch immer der Erste, der Minecraft gespielt hat. Das klingt richtig spezifisch. Ja, ich weiß nicht, ob so jeder so einen doch, hat. Jeder hat es einen. Jeder kennt genau so eine Person. Ja, vielleicht nicht in jeder Klasse, aber in jeder Stufe auf jeden Fall. Okay, okay. Oder? Ja. Ja, doch, schau. Ich kann mir auch tatsächlich jemanden drunter vorstellen. Also. Eine andere Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass man jedes Mal nach Allergien gefragt wird. Was heißt jedes Mal, wenn also du ein Restaurant betrittst? Genau, du gehst in ein Restaurant rein und die geben dir die Karte oder bevor die dich überhaupt zu deinem Platz bringen, fragen die, ob du irgendwelche Allergien hast. Jedes Mal? In verschiedenen Restaurants? In verschiedenen Restaurants jedes Mal, okay, ja. Das ist mir noch nie passiert da drüben. Vielleicht so ein walisisches Ding. Ja, das kann sein. Ich glaube aber, was auf jeden Fall ein englisches Ding ist, ist, dass bei jedem Gericht dran steht, wie viel Kalorien das hat. Ja. Wie viel Kilokalorien das hat für die ganzen Korinthenkacker da draußen. Finde ich aber nicht schlecht, weil dann kann man ganz gut einschätzen, wie viel das von der Portion ist. Weil manchmal steht es halt zwar alles umschrieben, was dabei ist, aber ist es jetzt so eine normale Portion oder so eine Mega-Portion, ja, oder keine Ahnung was. Und da hat mir das ganz gut geholfen, irgendwie abzuwägen, was ich nehme, weil meistens habe ich eh der ganze Tag mich nicht bewegt und viel zu viel gegessen. Und dann war es mir recht, wenn das einfach nicht so riesen Portionen waren. Mhm. Vor allem haben wir immer sehr spät gegessen, weil wir ewig lang in der Firma drin waren. Und wenn du dann dir abends irgendwas Fettiges reinknallst, wo noch tausende Kalorien hat, dann kannst du halt nachts nicht schlafen und das bringt dir halt auch nichts. Das ist auch so ein alte Männergeschwätz. Das ist schon sehr präzise so. Was war das Schlechteste und was war das Beste, was du gegessen hast? Weil Essen ist ja auch auf der Insel ein bisschen schwierig. Ja, ich habe nur ein einziges Mal einen Burger gegessen. Generell hat es mich gestört, dass die meisten Gerichte einfach sehr fettig waren und es immer irgendwie Pommes, also irgendwelche Kartoffel ähnlichen Beilagen gab. Es gab nie einen Salat auf der Karte. Den habe ich jetzt hier, habe ich relativ viel Salat gegessen. Deswegen habe ich das tatsächlich vermisst gehabt. Aber das Beste, wir waren meistens in so einem vercheckten Lokal drin. Das ist immer eh so 50-50. Ist das jetzt so eine Bar zum Feiern oder kann man da auch essen irgendwie? Mhm. War ein sehr fließender Übergang. Manche waren eindeutig mehr so in die Fastfood-Richtung, aber da, wo wir essen waren, war im unteren Stockwerk voll laut Musik an, aber du konntest dich überall hinsetzen und was essen. Und da waren auch so Spieleautomaten und keine Ahnung was. Und ist auch vercheckt, dass die alle immer so zwei Stockwerke haben, dass du immer nochmal, wenn der Laden voll ist, geht es einfach oben weiter. Und wenn es dann wieder sich ausdünnt, dann machen sie oben zuerst zu, können da schon mal alles fertig machen. Ja, und dann können die Leute, die noch Bock haben, einfach unten weitermachen. Das fand ich ganz cool. Und da war eins, es war glaube ich auch irgend so eine große Kette. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß, wie das Ding hieß, aber nicht, wie die Kette heißt. Und da gab es alles Mögliche. Das ist ja eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn es Pizza, Burger, irgendwelche Curries, ja, irgendwelche, alles so mischmaschmäßig. Aber ich fand, da war das Essen ganz gut. Und da fand ich tatsächlich auch die asiatischen Gerichte. Also einmal hatte ich Chicken Tikka Masala mit Naanbrot und solchen vercheckten Chips. Die waren richtig geil, das habe ich noch nie so gegessen. Und dann das andere war so eine Bowl mit irgendeinem Curry, Kokosnussreis und solchen panierten Hähnchenstückle mit irgendeiner süß-scharfen Soße. Das war richtig gut. Ein einziges Mal, wie gesagt, Burger gegessen, weil ich wollte nicht zu oft Burger essen, weil das kann ich sonst da der ganze Tag essen. Mhm. Und einmal war man Pizza essen und die war eigentlich auch echt gut. Die war ganz anders wie bei uns, aber trotzdem interessant, irgendwie mit dreierlei verschiedenen Würsten drauf. Ja, aber keine Ahnung, ich glaube, die haben auch so als nationales Essen. Gibt's nix. Gibt's entweder nix oder ich glaube, es ist auch was ganz Komisches bei denen. Ja, ich glaube, Wales ist, glaube ich, auch so bäuerlich. Ich glaube, die essen da so, wie heißt das? Ja, so Magen und so Zeug, sondern gibt es so ein spezielles Magengericht. Ja. Ich weiß aber gerade nicht, irgendwas mit Innereien hätte ich jetzt auch gesagt. Irgendwas mit irgendwas mit Wo irgendwas in den Darm reingestopft wird. Ja. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist sogar in den Magen. Higgins? Ich weiß es nicht. Sowas schwebt im Kopf vor, wo du es gerade sagst mit H. Ja. Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, dass da irgendwie sowas gibt, ja. Ja, wir waren auf jeden Fall direkt an der Partyzone, also das Hotel war direkt an der Partyzone und es war crazy. Die Leute, ich glaube, gerade am Wochenende geht's ab, da wurde auch der ganze Fußgängerbereich wurde komplett gesperrt. Da durften nur noch Taxis reinfahren. Und dann rennen da abends so viele, die fangen sogar schon nachmittags an, irgendwann um 3 und stellen sich da schon das erste Getränk rein. Und dann kommt immer ein Pulk Leute in eine Bar rein, trinken kurz zwei, drei Getränke und dann laufen sie als Pulk weiter in die nächste Bar. Und ja, das machen die dann den ganzen Abend, bis sie komplett durch sind. Wäre ich auch auf jeden Fall mit dabei. Ja, es ist glaube ich, anstrengend, ja, wie die das betreiben. Auf jeden Fall, aber du, das ist eigentlich, so stelle ich mir einen guten Abend vor. Ich habe es auf jeden Fall nicht übertrieben dort, aber ja, ich fand es auch ein bisschen, die haben gern die Musik sehr laut gemacht. Das Problem war nur, dass die Boxen qualitativ nicht mithalten konnten und dann haben die irgendwann rumgekrächzt. Und ich habe schon gewusst, wenn ich da jetzt länger als das eine Getränk drin bin, dann klingelt es nachher im Ohr. Und es war halt wirklich so, wir waren dann da vielleicht 15, 20 Minuten. Die haben dann zum Teil auch 4 verschiedene Bands, die da kurz mal an einem Abend spielen. Also komplett verrückt so. Was würde man sich als Tontechniker, glaube ich, nicht antun. Ja. Aber die haben dann halt einen DJ, der spielt dann immer zwischenrein. Und dann kommt da eine Band nach der anderen auf der Bühne, werden abgefespert, spielen einfach volle Lotte laut. Klingt scheiße, weil es einfach die Boxen nicht hergeben, aber das Stände auch scheißegal, die feiern einfach und die Bands wissen auch genau, was sie für Lieder spielen müssen, dass die Meute da vor der Bühne komplett abgeht. Ja, also passt ja für alle. Es passt für alle auf jeden Fall, ich will da auch gar nichts sagen, was das angeht, aber ich könnte es nicht einen Abend lang da aushalten, wo es einfach viel zu laut und grill ist vom Sound her, da bin ich ein bisschen verwöhnt hier, muss ich sagen. Naja, das waren so meine Erlebnisse auf der Insel. Ja, eine Frage noch, ist da auch Linksverkehr? Da ist sowas von Linksverkehr, Fuck, ey. Fahren war generell da, also ich muss zum Glück nicht fahren. Ich bin schon ein paar Mal links gefahren. Das ist an sich nicht das Problem. Ich finde, man kann da relativ schnell umstellen. Aber das Problem war, dass das halt eine größere Stadt war und dass die ganzen Linien nicht mehr ersichtlich waren. Und dadurch, dass ja die Straße auch permanent nass ist, und du mit so aktuellen Xenon-Scheinwerfern keine Kontur, nichts siehst. Du wusstest nicht, das Navi sagt dir auch, auf der Spur einordnen und du siehst nicht mal irgendeine Spur. Und deswegen fahren die Leute da auch gefühlt kreuz und quer. Und was auch genervt hat, waren diese ständigen Hubbel, um den Verkehr zu beruhigen. Super. Ist da auch ein Riesending, die habe ich auf gar keinen Fall vermisst. Ich bin froh, dass es die auf unseren Straßen sehr, sehr selten gibt. Vielleicht bei McDonald's im Drive-In. Da, wo es Sinn macht. Halt. Oder in Spielzonen oder sonst irgendwas. Aber ja. Ja, ich war froh, dass ich nicht fahren musste. Es macht, glaube ich, keinen Spaß. Zu viel wild wart ihr? War unterschiedlich. Wir haben zu zweit gestartet. Ich und ein Monteur. Und dann sind nacheinander immer mehr Leute gekommen. Zum Schluss waren wir zu sechst. Oha. Ja, da war komplett, es wurde komplett aufgefahren. Das ist halt das Problem, wenn deine Maschine im Dezember beim Kunden aufgebaut wird, dann muss die halt verumsatzt werden, weil das Ende vom Jahr ist Stichtag und da gilt's, da wird alles dran gelegt, dass das noch funktioniert und das ist echt unangenehm. Also bin ich froh, dass es die erste Maschine war, wo das so gelaufen ist. Ja, krass. Oder, naja. Ja. Komm, letzte Frage, erfolgreich. Ja, ich finde schon, dass wir es gerockt haben da am Freitag, bevor wir heim sind, da waren wir noch einen halben Tag in der Firma. Da lief die echt gut, da konnte ich aufs Klo gehen, wiederkommen, die ist einfach weitergelaufen. Ja, sonst hat sie immer ein bisschen rumgezickt, vor allem wir sind gekommen, sind erstmal 3 verschiedene Sachen einfach verreckt und du musstest gucken, was es ist. Denkst du, es darf doch nicht wahr sein. Aber es ist halt auch eine riesengroße Maschine, da ist viel Zeug drin und irgendwann verreckt halt mal was. Und das war da, glaube ich, so ein bisschen der Fall. Aber nee, wir haben schon noch viel richten können. Und jetzt aktuell laufen, glaube ich, noch ein paar Abnahmeläufe. Also es wurde quasi übernommen von anderen Leuten. Und die machen das jetzt hoffentlich erfolgreich fertig. Ja, wunderbar. Das klingt auch vielversprechend. Genau. Dass auch die Prämie kommt demnächst. Ja, die müssen wir uns ja irgendwie verdienen mit sowas. Sehr schön. Ja, ich habe mal Highlight. Ich habe auch was erlebt. In den letzten paar Wochen und zwar, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich spiele ja montags immer Karten und wir gehen da immer zu meinem besten Kumpel, sein Vater, zum Steffen, gehen wir heim, spielen Karten, eigentlich immer die erste Runde Wizard, falls ihr das kennt und danach spielen wir noch irgendwas anderes, aber als Jahresabschluss haben wir uns gedacht, komm, wir zocken mal richtig und fahren nach Stuttgart ins Casino. Weil Paul seine Mutter wollte das als ihre Jahresabschlussfeier machen für ihre Firma und wollte das schon mal vortesten. Das macht sie eigentlich jedes Jahr. Sie testet mit uns immer ihren Aktivitätspunkt vor. Okay. Und schaut, ob das was ist, und danach kann sie das machen mit ihren Frauen oder halt auch nicht. Und diesmal Firmenfeier im Casino ist doch auch wild, oder? Ja, ist komplett wild. Aber das ist eine kleine Firma, die sind, glaube ich, schätzungsweise zu 10 oder sowas. Okay. Und sie lässt sich da immer was Besonderes einfallen. Ja, ist geil. Finde ich gut. Beim letzten Jahr oder letztes Mal waren sie, glaube ich, auch so Mini-Go-Kart fahren auf der Straße oder sonst irgendwas. Ah, okay. Ja, ja. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Also immer irgendwie was nicht ganz normales, was man nicht alltäglich macht. Und da waren wir im Casino, haben uns aufgedresst. Ich konnte endlich konnte ich mal wieder meinen Anzug anziehen, den ich mir vor 2 Jahren gekauft habe für Chris seine Hochzeit. Und ich sah gut aus, wir sahen alle gut aus, dann kommt man da hin. Seid ihr mit der Bahn da hingefahren? Nee, wir sind mit dem Auto hingefahren. Also, okay, ich habe schon gedacht, da kommst du ja richtig komisch vor, oder? nee, zum Glück in der S-Bahn. Okay. Nee, und du kommst in dem Parkhaus an, das ist fast schon in Filderstadt am Flughafen, hinten raus, da wo auch die Dings sind. Die ganzen Musical-Säle und alles Mögliche. Da musst du dann reinfahren in das Parkhaus, und das Parkhaus ist so richtig ranzig. Da steht auch nirgendwo dran, wo du jetzt hin musst, sondern nur so kleine Schilder und alles verdreckt und verrostet und sonst irgendwas. Dann kommst du halt da rein, alles so richtig schön, LED, schwarze Wände und alles mit hochwertigen Materialien bestückt, und dann fühlst du dich schon cool, so roter Teppich, alles voll mit Teppich, dass halt der Schall nicht so laut ist, wenn Leute sich aufregen, dass sie jetzt 100.000 Euro verloren haben oder was weiß ich was. Was ist der Schall? Ja, durch den ist der schon laut. Ja. Der frisst es dann schon ganz gut. Das heißt, du kannst dich an deinem Tisch, wir haben hauptsächlich Roulette gespielt, ganz gut unterhalten und hörst nicht, was alle anderen labern, weil da ist schon viel Tumult auch. Wie ist das, ich war ein einziges Mal in einem Casino auch auf Montage, weil das Casino irgendwie verbunden war mit dem Hotel. Das war auch eine ganz wilde Nummer. Du konntest von deinem Zimmer direkt mit dem Aufzug ins Casino reinfahren. Perfekt. Und da war das richtig lästig. Wir haben gedacht, wir wollen eigentlich nur ein bisschen zugucken, was da abgeht. Wir wollten da gar nicht irgendwie zocken oder so. Und bis wir dann durch diesen Anmeldungsprozess durch waren, weil das da drin bargeldlos ablief, mussten die irgendwie dann den Personalien aufnehmen und dann Bild machen, und hast irgendwie so eine Karte bekommen und keine Ahnung was. War das da auch aufwendig, oder kannst du da einfach hingehen? Nee, du gehst hin, dann ist es wie bei einem Hotel, du checkst quasi ein, gibst dein Perso ab. Die prüfen, ob du spielsüchtig bist oder ob du irgendwie hinterlegt bist. Okay. Und dann kriegst du wie so eine Visitenkarte, da ist ein Barcode drauf, und den musst du beim Reinlaufen scannen. Und das war's. Und dann kannst du dich entscheiden, ob ich wirklich spielen will oder nicht, weil wenn du dann einmal drin bist, kannst du dort dann Chips abholen. Okay. Bar oder mit Karte ist völlig egal. Okay. Du kannst aber auch mit einem Batzen Geld, was ein paar so reiche Leute da gemacht haben, einfach einen Batzen Geld nehmen, auf den Tisch ballern, und der, der Portier gibt dir dann die Chips raus. Ja. Okay. Was waren da generell für Leute? War da viel los? Für einen Montagabend war da viel los. Also das Casino ist nicht ganz so groß. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so 8 Roulette-Tische, 4 Blackjack und noch ein paar Poker-Tische. Und noch, ja, ab und zu gibt es so Special-Events, wenn so nischige Spiele gespielt werden, gibt es schon noch so ein paar offene Tische. Okay. Aber ja, da waren bestimmt so 100, 150 Leute drin oder sowas, schätzungsweise. Und da laufen Leute rum, und du kannst dann ein super Spiel spielen. Und zwar heißt das Spiel süchtig oder nicht süchtig. Und wir haben dann uns so ein bisschen mit den Portiers unterhalten, und die haben gesagt, ja, 99% der Leute, die hier sind heute, sind auch morgen wieder hier. Okay. Also da laufen Gestalten rum von älteren Frauen, die es auf jeden Fall ansiehst, dass die spielsüchtig sind und die ganz tief da drin sind und wahrscheinlich nur nichts Besseres zu tun haben und halt auch ihre Sucht befriedigen wollen. Von so mächtigen Schnöseln, die so richtig von Tisch zu Tisch springen, dann schauen, was geht an dem Tisch ab. Lohnt sich das da gerade einzusteigen? So beim Roulette siehst du überall so Bildschirme, was denn bei welchem Tisch als letztes gefallen ist. Und je nachdem, ob es ihm gefällt oder nicht, rennt er halt dann zu dem Tisch, sagt, hier, ich will das auf das setzen. Ja, hat wahrscheinlich auch gar nichts zu sagen, weil es ist ja wahrscheinlich immer gleich wahrscheinlich. Immer gleich wahrscheinlich. Das bringt denen nicht zu wissen, was passiert ist. Nee, aber theoretisch ja. Aber die denken wahrscheinlich, sie haben das durchschaut alles, ja, und können schon dann Je nachdem, aber ich glaube, ich habe das da auch in dem Casino auf Montage so erlebt, dass einer zwischen zwei so Roulette-Tischen stand und dann auch ganz hektisch, wenn man die Einsätze platzieren konnte, immer so einen ganzen Stapel gepackt hat und dann einfach so irgendwie so wild gesetzt hat. Dann hat er sich umgedreht und hat quasi gar nicht mitbekommen, was da jetzt abgeht. Es dauert ja auch kurz, bis die Kugel da ihre Zahl findet und so. Und währenddessen hat er sich umgedreht, geguckt, ob er da setzen kann und dann so beides nur halb gespielt gefühlt an den Tischen. Ja, aber ich glaube, die kriegen so alles komplett mit. Also die kriegen es, glaube ich, nicht mit, aber sie wissen so, was abgeht, weil sie ja das schon so in ihrem Film drin sind. Ja. Und das war so einer, der hat eigentlich Blackjack gespielt. Und immer wenn an einem von den vier Tische, die so bei uns in der Nähe waren, wenn es da für ihn gepasst hat, ist er hingegangen, hat 1000 Euro genommen und hat zu dem Portier gesagt 83311. Und das ist so ein spezielles Spiel beim Roulette. Da gibt es so ein Feld auf dem Tisch, da sind quasi alle Zahlen abgebildet wie auf dem Roulette-Rad. Nur halt als Oval. Und dann ist halt, nehmen wir mal an, die 8 ist neben der 32 und die 32 neben der 3. Ja. Sozusagen, dann ist das halt da auf dem Tisch abgebildet. Und wenn der 83311 sagt, da haben wir uns gefragt, so, hey, was heißt das? Was ist das für ein Spiel? Dann heißt es, er setzt auf die 8 und die 3 nebenan liegenden Zahlen und noch auf, und das 1-1 heißt pyramidenförmig. Das heißt, auf die 8 kommt am meisten, auf 1 rechts daneben, zweitmeisten, drittmeisten, so pyramidenförmig hoch. Ich glaube, Pyramiden sind, wenn es ums Geld geht, nie eine gute Sache, oder? Auf jeden Fall, alle 10, 15 Minuten kam er zu unserem Tisch, schmeißt ein Taui hin, 83311 und geht wieder weg. Okay, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, aber hat es dann euch jemand erklärt oder habt ihr es irgendwann rausbekommen, weil ihr das beobachtet habt? Nee, wir haben das erklärt bekommen, da blickst gar nichts. Okay, die Leute, die auch das alles auf dem Tisch handeln, die haben euch das erklärt oder irgendjemand hat ganz anderes? Also da gibt es immer einen, der Portier, der den Tisch kontrolliert, dann gibt es einen Aufpasser. Ja. Der schaut sich an, ob da nicht irgendjemand Faxen macht oder sonst irgendwas. Mhm. Und der hat ein bisschen Zeit, dir das ein bisschen zu erklären. Und wenn an deinem Tisch gerade wenig los ist, dann kann er dir auch schon ein paar Sätze sagen. Okay. Ja, ist cool. Hört sich cool an. Macht auf jeden Fall Bock. Zum Glück habe ich 100 Euro verloren, weil da wirst du ganz schnell süchtig. Wenn es mal gut läuft. Wenn es mal gut läuft, denkst du dir, ja, okay, jetzt läuft es gerade gut. Ja, jetzt setze ich mal Doppelte und tschüss. Ja, deswegen, ich bin froh, dass ich verloren habe, weil dann weiß ich zumindest, dass das nichts für mich ist. Ich habe auch kein Spielglück generell, deswegen passt es für mich. Okay. Da ist keine Suchtgefahr. Das heißt, unterm Strich seid ihr einfach ärmer rausgegangen. Ja, aber das wollte man ja auch. Okay. Das war uns von Anfang an klar, dass das nichts wird. Und so. War es eine nette Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Netter Montagabend in Stuttgart. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, ja. Ja, sehr schön. Ja, wenn wir gerade schon bei Geld sind, ich hätte einen kleinen Spartipp für alle Leute jetzt zur weihnachtlichen Zeit. Das ist wichtig. Weihnachtszeit ist Sparzeit. Patricks Spartipp. Jo, uns ist tatsächlich komplett kostenlos. Also ihr spart maximal bis ins Unendliche rein. Ich weiß gar nicht, wie ich da drüber gestolpert bin, aber ich habe es dann durch MyDeals, der Sparseite meines Vertrauens, prüfen lassen. Und zwar gibt's einen kostenlosen Handyvertrag für alle, die ein bisschen zu wenig Daten haben. Und zwar kommt es von GMX und nennt sich GMX Free Phone. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Handy, das eine eSIM unterstützt, also eine digitale SIM. Keine Karte, die ihr reinschiebt, sondern ihr ladet euch dann nachher so ein Profil runter. Und dann seid ihr da drin. Und obendrauf, also es gibt 3 GB im Vodafone-Netz. Ist jetzt hier, wo wir herkommen, nicht so geil, aber man ist ja nicht immer hier. Manchmal ist man unterwegs. Und ich habe auch schon festgestellt, dass im Urlaub, also gerade im Ausland, hat man theoretisch Roaming. Aber je nachdem, wo man eigentlich ist, kriegt man da auch anderes Roaming. Und dann kann es sein, dass dieses Vodafone-Roaming besser ist, als das, was ihr von eurem anderen Anbieter bekommt. Und ihr kriegt eine Rufnummer obendrauf. Und das alles für 0 Euro, keine Grundgebühr, keine irgendwas. Es klingt, als ob es da einen Haken gibt, aber bis jetzt gibt es auf jeden Fall noch keinen Haken. Man kann es monatlich kündigen. Wenn ihr eh schon ein GMX-Konto da habt mit E-Mail-Adresse oder irgendwas, dann rein da, Leute, solange es Croissant steht. Ich habe ein GMX-Konto, aber ich habe echt genug Datenvolumen, das passt. Ich habe eigentlich auch gut Datenvolumen, aber dadurch, dass man die ja parallel nutzen kann und die sich dann gegenseitig irgendwie, man kann es im Handy einstellen, dass wenn eure, ihr sagt dann quasi, das ist meine Haupt-SIM und das ist meine Travel-SIM oder keine Ahnung was, da gibt es dann so Abkürzungen, dass ihr die auseinanderhalten könnt und dann könnt ihr sagen, ja, wenn es bei der Haupt-SIM gerade nicht so gut läuft, kann die andere die unterstützen. Das könnt ihr ja bei eurem WLAN auch immer einstellen, dass da eure mobilen Daten unterstützen. Und dann denke ich mir, viel hilft viel. Wieso nett? Das ja, schadet nicht. Einfach mitnehmen, was es gibt. Gibt keinen Code, den ihr einlösen könnt und uns damit unterstützen könnt. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die wirklich ein bisschen knapp jeden Monat sind, was Daten angeht. Und für die bringt es vielleicht was. Ich habe es getestet, es funktioniert. Und stark. Es hatte auch ordentlich viele Upvotes auf MyDeals. Also da sind die Leute, die wirklich jedes kleine Ding im Vertrag lesen. Und wenn da niemand einen Haken findet, dann ist das Ding lupenrein. Und ihr könnt auf jeden Fall mal reingehen und es ausprobieren. Das war mein Spartipp. Ein kranker Spartipp. Kurz abgefälscht. Aber wenn du jetzt sagst, beim Roaming, je nach Anbieter, kriegst du unterschiedliches Roaming, aber tust du nicht, wenn du jetzt im Ausland bist, dir deinen bestmöglichen Mobilfunkanbieter auswählen. Du kannst ja wählen, welchen ausländischen Mobilfunk du willst. Kann man das? Kann man. Du kannst ich habe gedacht, man kriegt automatisch den, der am besten ja, funktioniert. Aber du kannst automatisch abwählen und dann selber wählen. Okay, so das habe ich noch nie ausprobiert. Zum Beispiel in China hat man ja keinen Plan. Ja. Und dann beim ersten Mal habe ich auch automatisch gehabt. Dann irgendwann hat es nicht richtig funktioniert. Also wähle ich das immer ab und suche mir dann den möglich besten raus. Da teste ich mich ein bisschen so durch. Okay. Und das ist auch das ist ein Lifehack von meiner Seite aus. Wenn ihr mit eurem Roaming nicht zufrieden seid, geht in die Mobilfunkeinstellungen eures iPhones und wählt es automatisch ab. Ja. Und probiert mal aus, was noch so gibt. Ja, also ich habe es so auch von der Gesetzgebung her verstanden, dass die dass dann alle frei sind für dich und du automatisch mit dem verbunden wirst, der an deinem Standort am besten funktioniert. Also das Handy entscheidet selber. Kann natürlich jetzt sein, dass das unterschiedlich gut funktioniert. Ich habe es nur festgestellt, dass wenn ich gerade mit meinem Geschäftshandy, das ist nämlich auch Vodafone, irgendwo war, war ich immer in unterschiedlichen Netzen drin. Echt? Wie wenn die sich irgendwas anderes bevorzugen, keine Ahnung. Und je nachdem, wo ich war, auch hier, jetzt habe ich auch immer oben zwei Balken dran, die meinen Mobilfunk anzeigen. Und die sind nie gleich hoch. Also da war das dann auch immer so, du bist unterwegs, der eine verbindet sich mit dem, der andere mit dem und dann ja, funktioniert es halt unterschiedlich gut. Bei mir wechselt es nie bei meinem Roaming, wenn ich bei automatisch bin. Das bleibt immer beim Gleichen. Ja, genau. Aber wenn du quasi von deinem Grundvertrag hier irgendwo bei der Telekom ist und bei einem anderen Vertrag von Vodafone, verbinden die sich immer mit zwei unterschiedlichen. Ne? Du würdest ja eigentlich auch denken, das sind die gleichen Handys am gleichen Standort. Ja. Die müssten an dem Ort beide den bevorzugen, weil das der beste ist. So ist es aber nicht. Ja, der suchen sich halt den raus, wo halt Telekom irgendwie ich glaube, da ist noch so ein Getrickse drin. Ja, aber wählt es ab, testet es durch. Das ist echt ein guter Lifehack, sage ich euch. Es hört sich auch vernünftig an, da mal rumzuschrauben. Sehr schön. Sehr schön. Weißt du, was alle Leute zu der Jahreszeit machen? Guzzle essen. Guzzle essen und sie vergleichen sich in ihren musikalischen Genüssen dieses Jahr über getätigt haben. Sollen wir ein bisschen über Spotify Wrapped und Apple Music Replay reden? Ja, lass das machen, ey. Weil wir haben ja auch schon was rumgeschickt gehabt. Und eigentlich finde ich es immer ganz interessant, was andere Leute hören. Und die dadurch, dass das bei allen Plattformen eigentlich auch ähnlich aufgebaut ist, mit immer Top-Künstler, Top-Titel und keine Ahnung was. Spiel die Minuten, alles mögliche. Ja. Genau, kann man das eigentlich ganz gut vergleichen. Sollen wir mal... Wahrscheinlich ist jetzt nur die Reihenfolge anders. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe es jetzt mal aufgemacht und eigentlich müsste das... Was kommt bei dir als allererstes? Gespielte Minuten? Gespielte Minuten kommen bei mir. Wobei das auch Podcast und Musik kombiniert. Oh, scheiße, da geht's dann schon los. Aber Podcast kommt danach noch, das kann ich dann rausfiltern. Aber insgesamt gespielte Minuten sind bei mir 34.705. Was nicht ganz so viel ist, aber ich habe es mal runtergerechnet, das sind 96 Minuten am Tag. Was dann doch wieder ganz okay ist. Hä? Ich muss gerade... Patrick, du mit deinem Apple Music, ich brauche Apple Music und bla bla bla, hol dir mal Spotify. Das also ich habe 23.293 Minuten Musik gespielt, nur da. Nur bei Apple Music. Okay, ja, ich höre noch sehr viel Radio. Und ich habe auch seit diesem Jahr angefangen, aktiv viel Musik auf YouTube Music zu hören. Das war so eine kleine Entdeckung dieses Jahr. Wie viel hattest du? 34.700. Okay, ja. Also ich schätze, dass es auch insgesamt viel mehr Musik ist, aber ja, das ist da halt. Aber das ist schon das Hauptding, wo ich höre. Es ist nicht so, dass es nachher wahrscheinlich doppelt so viel wäre. Würde ich schon behaupten. Ja? Glaube ich schon, weil bei dir läuft ja immer irgendwie Musik. Da läuft immer Musik, bei mir zu Hause eigentlich nicht. Und okay. Ich glaube, bei dir wird es schon mehr als doppelt so viel sein, glaube ich sogar. Weil du fährst ja auch mit dem Fahrrad ins Geschäft und sonst irgendwas. Da höre ich aber viel Podcasts tatsächlich. Er zählt ja auch rein bei mir, zu meinen 34.000. Ich dachte, man kann das easy peasy vergleichen und jetzt ist das so kompliziert. Naja, dann kommt bei mir ein bisschen komische Sache, aber irgendwann kommen bei dir auch die Top-Artists, oder? Ja, irgendwann kommen die Top-Artists. Okay, wer ist schon bei dir? Noch ganz geschwind, ich habe von meinen, was habe ich gesagt, 36.000? Ja, sowas. Habe ich 15.800 Podcasts gehört. Ja, okay. Also sind wir, glaube ich, wieder ziemlich mehr gleich. Mehr oder weniger Musik. Die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja. Irgendwann kommen meine Top-Artists und unseren Top-Artist kennen wir ja gegenseitig, glaube ich, schon. Ja. Bei uns ist, glaube ich, beide dasselbe. Und zwar sind es Roy Bianco und die Abronzati Boys. Wer hätte es gedacht? Ja, ich gehöre zu den Top, 0,1% von Roy Bianco-Hörern. Das ist cool immer noch so, die Statistik so rumgesehen, quasi auf Fanbasis zum jeweiligen Interpret. Das zeigt sie mir hier, glaube ich, nicht an. Aber ist bei mir auf Platz 1. Und auf Platz 2 ist bei mir der Shaboozy. Shaboozy? Ich habe so viel gehört. Ey. Den habe ich 935 Minuten gehört und ich habe immer nur das eine Album gehört. Deswegen ist das Album auch das Top-Album. Von mir. Nicht Roy Bianco, weil da habe ich immer von jedem Album so ein paar Lieder gehört. Habe ich mir so eine Playlist gemacht, deswegen kommen da viele Plays zusammen. Aber wenn man nur auf einzelne Alben guckt, dann ist es das Album, das wir hier im Podcast auch behandelt haben, mein Top-1-Album dieses Jahr. Ich habe leider keine Top-Alben. Echt nicht? Nee, echt. Aber wäre interessant, oder? Ich hätte echt gern Top-Alben, ja. Aber da wäre der Shaboozy bestimmt auch weit, weit mit vorne, aber auch Roy Bianco. Bei mir, alle meine anderen Top-Artists kommen alle aus dem gleichen Genre, alle deutsche Hip-Hopper und Rapper. Auf 2 ist Paula Hartmann, auf 3 ist Nina Chuba, auf 4 ist 01099. Yeah. Und auf 5 ist immer noch Casper, der hält sich immer noch wacker über die ganzen Jahre. Der ist jedes Jahr mit drin, jedes Jahr auf 4 oder 5, aber hält sich drin. Aber ist cool, ja. Ich habe auch gegen Ende vom Jahr angefangen, wieder ein bisschen Casper zu hören, weil ich wieder über ein Album drüber gestolpert bin. Und der kann schon was. Ja, bei mir ist nicht so viel Hip-Hop drin tatsächlich. Und ich weiß auch nicht, wieso auf Platz 3 eine Band ist, von der ich nur eine so eine EP mit ein paar Liedern kennen, aber scheinbar habe ich es trotzdem 400 Minuten lang gehört. Das sieht gar nicht so viel an. Ich glaube, ich habe sehr viel Wildes durcheinander. Es steht auch dran, ich habe 1181 Künstler gehört das Jahr. Das ist krass dann wenig. Ich weiß nicht, wie viel da zusammengefasst wird. Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir sind es 1700 oder 1600 sowas. Aber wenn sich dann da das Zeugs immer so gleichmäßig verteilt... Keine Ahnung. Aber es kommt mir auch, ich habe nicht genau die Zahlen im Kopf von den letzten Jahren, aber kommt mir tatsächlich nicht so viel vor für einzelne Künstler. Naja, auf jeden Fall heißen die Capstan und machen so ein bisschen Prügel. Ja, Prügel ist übertrieben. So, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt singen. Ich habe es mir so oft angehört, aber können es jetzt gar nicht deutlich sagen. Ich glaube, es ist instrumentale Musik. Und auf Platz 3 wäre dann das Kultalbum von Roy Bianco. Ja, stark. Und dann kommt italienische Musik, weil da habe ich auch irgendwann dieses Jahr angefangen. Und es ist tatsächlich auch mein Top-Titel, der ist von Renato Zero und heißt Triangolo. Den habe ich 53 Mal angehört. Hat mich ein bisschen verwundert, dass ich den doch so oft angehört habe, aber das ist ein kranker Ohrwurm, das Lied. Ich verstehe null, um was es geht, obwohl ich schon seit jetzt fast 2 Jahren Duolingo mache. Aber ist geil, hat was. Klingt so nach einem ganz alten Lied, aber ich glaube, es ist es auch gar nicht. Aber fahrt euch mal rein, ist auf jeden Fall cool. Ja, bei mir ist es ein ein Feature aus Paula Hartmann und Casper auf der Eins, heißt Kein Happy End, ist ein bisschen ein traurigeres Lied, aber hat halt nicen Beat und die ganzen Beats von Paula Hartmann sind richtig geil produziert und geil abgemischt, die drücken richtig im Auto. Das ist gut. Es macht richtig Spaß, die Musik zu hören. Deswegen sind auch 3 Lieder von Paula Hartmann bei mir in den Top 5 und die anderen 2 sind Roy Bianco-Lieder. Wie oft steht bei dir dran, wie oft das gelaufen ist, das Platz 1 Lied? Das steht bei mir nicht. Also Gott, doch, das Platz 1 steht, das kann ich schon rausfinden, aber das dauert Quint. Okay. Ja. Ansonsten zeigt ihr mir noch irgendwelche Genres an. Da ist bei mir Hip-Hop nur auf dem 3. Platz, obwohl ich schon glaube, dass da auch viel Hip-Hop dabei sein müsste. Der zitiert sogar die Alben nach Monaten, welchen Monat ich welches Album wie oft gehört habe. Ja, das ist schon richtig cool. Ja, beides hat so Vor- und Nachteile, ich weiß auch nicht. Aber ja, schon wild. Ich bin bei meinem Top-Song bin ich unter den 0,05% den meisten Hörern. Was auch immer das jetzt heißt, wie viele das aber keine das Anzahl. Sind. Aber es sind 47 Streams gewesen. Ah, okay. Das hört sich eigentlich gar nicht so viel an, gell? Nee, ne? Weil ich habe auch gerade gedacht, bei mir steht da was mit 50 dran. Nicht so häufig, aber ich glaube, bis man bei so vielen Plays ist, vor allem wenn man das Lied wirklich immer ganz durchgehört hat, bei Spotify ist es ja so, dass theoretisch ein Lied zumindest als Klick zählt, wenn man es 30 Sekunden lang gehört hat. Ja. Ich glaube, ab da wird es dann auch gezählt. Und wenn man die aber wirklich durchhört und Lieder dann so zwischen 2 und 3 Minuten gehen, kommt da schon ein bisschen Zeit zusammen. Ja, wenn man jetzt ungefähr das mal überschlägt, habe ich gerade mal, dann sind es so, du hast dieses Jahr dieses eine Lied so 2,5 Stunden gestreamt. Klingt das jetzt mehr? Für ein Lied schon, finde ich. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, würdest du das wirklich am Stück 2,5 Stunden hören, dann hätte ich, glaube ich, direkt schon keinen Bock mehr drauf. Ja. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Kam, glaube ich, bestimmt auch schon mal vor bei mir, dass ich ein Lied so geil fand. Zumindest in dem Augenblick, dass ich das 2 Stunden auf Dauerschleife gehört habe. Ja. Ich habe noch meine Top-Playlist zeigt es mir noch. Und da fand ich es ganz interessant, dass bei mir eine mit 3000 Minuten eine Playlist ist, die heißt Am Flughafen. Das sind einfach so querbeet, vor allem ein bisschen ältere Lieder, glaube ich, drin, aber die man so im Hintergrund hören kann, die quasi perfekt sind, wenn man irgendwie Auto fährt und ein bisschen nicht so pumped sein will, also für längere Autofahrten, dass es einen nicht anstrengt irgendwie. Oder wenn man gerade kochen tut oder essen tut, will man ja auch nicht, will man sich ja unterhalten mit jemand, dann braucht man auch Musik, die im Hintergrund ein bisschen dudelt. Und da sind ganz viele Lieder drin, bei At the Airport heißt es auf Englisch. Oder Am Flughafen ist leider eine Apple Music Playlist, aber die ist gut. Die habe ich scheinbar sehr gern gehört. Aber das ist nicht deine Playlist. Nee, ist nicht meine. Ich habe gerade gedacht, du hast eine Playlist erstellt, die 3000 Songs hat. Nee, die hat 100 Songs, was auch ein gutes Ding ist, glaube ich, für eine Playlist. Ich glaube, alles drüber raus ist tatsächlich Quatsch. Dann auf dem zweiten Platz ist meine Bella Italia Playlist, wo auch dieses Renato Zero Lied drin ist. Und halt lauter italienische Klassiker, die man so kennt, wo man nie weiß, wie die heißen. Aber wenn die so lostudeln, weiß man, dass man es schon mal gehört hat. Und auf Platz 3 ist dann meine eigens erstellte Roy Bianco Playlist mit 670 Minuten Spielzeit. Also, dass ich sie abgespielt habe, so rum. Okay. Schon jo. Schon viel, ja. Aber was ich am meisten gehört habe, ist tatsächlich meine eigene Radiostation. Das kann man bei Spotify bestimmt auch machen. Dass da einfach Lieder zusammengewürfelt werden, die du gut findest und die aber neu für dich sind, aber zu dem passen, quasi so. Nee, du kannst nur deine Lieblingssongs abspielen. Aber du kannst auch ein Radio anschalten zu Songs, die dir gerade gefallen. Zum Beispiel, wenn du jetzt auf einen Künstler ein Radio erstellen willst, kannst du das machen. Oder auf einem Song, der dir besonders gut gefällt, kannst du sagen, hier Radio. Aber dann ist es ja schon sehr eingegrenzt auf das eine Ding. Ja. Weil da ist die Idee, dass das deinen ganzen Musikgeschmack umfassen soll. Ja, da gibt es den Mix der Woche, aber der passt nie. Aber so in die Richtung soll das, glaube ich, gehen. Aber der Mix der Woche, der ist so schlecht bei mir. Der passt nie, da ist nie Musik drin, die ich mag. Vielleicht musst du den mal, da kann man doch bewerten, oder? Kann man das? Ich glaube, man kann sagen, dass man es mag, dann wird es aber gleich hinzugefügt, glaube ich, in Favos. Und ich glaube, man kann es auch disliken und dann kann man den, glaube ich, ein bisschen trainieren. Zumindest zu der Zeit, wo ich Spotify noch aktiv genutzt habe, habe ich das, glaube ich, gemacht und hat das Gefühl, dass es was geholfen hat. Ja, ich benutze es auch nicht arg viel, weil nur den Mix Scheiße der Woche, weil nur Misch drin ist. So, es macht einfach keinen Spaß. Nee, da bin ich sehr zufrieden, was Apple Music angeht. Aber falls ihr Lifehacks habt für mich bei Spotify, haut sie raus. Abo kündigen und zu Apple gehen. Nee. Wäre mein Lifehack. Nee. Bloß nicht. Dreckszeug. Jetzt habe ich mich so eingelebt. Das ist halt das Ding irgendwie. Ja. Das geht bei so einem Streaming-Anbieter noch besser, aber bei Musik, bis du da wieder alles hinsortiert hast und deine Playlists und keine Ahnung was, gibt es zwar Tools, die das machen, aber die sind halt nicht zu 100% präzise. Ja. Und allein, weil die unterschiedlichen Streaming-Anbieter Lieder unterschiedlich betiteln, kann er das nicht genauso zusammenfügen, wie du das hattest. Deswegen ist das immer mit Aufwand verbunden. Und das kann ich gut verstehen, dass da niemand Bock drauf hat. Sehr schön. Sehr schön. Das war unser Rap. Schickt uns doch mal euren Rap. Ich habe vom Mike, war das, glaube ich, hast du gesehen, die Insta-Nachricht? Nee, ich wollte es anschauen. Ich habe gesehen, dass da eine kam, aber ich habe es nicht angeschaut, weil sie dann weg war aus meinem. Ich glaube, weil ich sie angeguckt habe. Ja, und ich habe auch gedacht, ich warte, bis du die anguckst, dass du es mitbekommen hast. Ja, er hat einen kleinen Screenshot gesendet und da sind wir natürlich sein Platz Nummer 1, aber wir sind auch der einzige Platz in der Podcast-Kategorie. Aber trotzdem Ehre, dass wir das einzig Wahre sind, was Podcast angeht in seinem Leben. Das freut uns natürlich sehr. Treuster Zuhörer, danke dafür. Vielen Dank. Große Shoutouts an der Stelle. Falls ihr auch irgendwie oder falls wir bei euch weit oben gelandet sind, dann würde es uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns das mitteilen würdet. Ansonsten haben wir natürlich auch Interesse, was bei euch da so dran steht. Vielleicht so das interessanteste Künstler oder so. Es gibt, glaube ich, so eine Zusammenfassungsseite, ja, wo irgendwie Künstler und Titel oder sowas dran steht und wie viel man insgesamt gehört hat. Einfach, dass man es so ein bisschen vergleicht. Ich glaube, letztes Jahr haben es viel mehr Leute irgendwie geteilt und so. Da war das ein viel größeres Ding dieses Jahr. Ja, keine Ahnung. Irgendwie dran so vorbei. Hat niemand gejuckt, haben alle keinen Bock mehr drauf. Ja. Schickt uns mal die Zusammenfassung auf Instagram, dann schauen wir mal, was wir draus machen. Genau. Sehr schön. Nice. Müssen wir noch was schwätzen, Patrick? Nee, eigentlich sind wir durch. Sind wir durch. Ja. Ich weiß auch nicht, wenn ich richtig rechne, ist ja im nächsten Turnus unserer Aufzeichnungen ist ja dann Weihnachten. Ja, dann ist der 25. Das ist tatsächlich vielleicht schlecht, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das geregelt bekommen. Ich habe auf jeden Fall langen Urlaub. Ja, hast du am 23. frei, Patrick? Da habe ich frei, ja. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir das da hinbekommen. Merkt ihr ja dann spätestens an dem Freitag, wo vielleicht keine Folge kommt. Naja. Wir werden es rausfinden, ob wir da aufnehmen oder auch nicht. Wir werden uns stets bemühen. Große Weihnachtsfolge. Ansonsten, Bubi, hätte ich noch eine letzte Frage. Hast du noch was? Ja, nee, ich habe bei einem Flipper-Turnier hab ich teilgenommen und habe gegen einen Typ mit einem Handschuh gespielt. Der hat sich Handschuhe angezogen zum Flippern. Und ich habe gewonnen. Du hast gewonnen? Gegen den Typ, der sich Handschuhe anzogen hat. Das war irgendwo, wo das Lokal ausgetragen wurde, wo mehrere Flipper waren. Ja, genau. Aber an dem gleichen Flipper, den du auch hast? Oder nee, irgendein random Ding. Okay. Und der hat sich halt einen Handschuh angezogen zum Flippern und hat halt dann versagt. Das ist peinlich. Und dass er mehr Grip hat oder was? Ich weiß es auch nicht. Das war hast du ihn nicht gefragt? Nee, das war mit. Ich musste mich konzentrieren, dass ich nicht lachen muss. Also Leute, die so das zu ernst nehmen, ja, die sind peinlich Menschen. Naja, egal, mehr habe ich nicht zu sagen jetzt. Gut, dann wünsche ich euch auch eine gute Zeit. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ansonsten genießt Weihnachten, habt schöne Tage mit euren Freunden und Familien und hoffentlich auch einen schönen Urlaub. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.